Pitch Black, Vin Diesel und die Wahrscheinlichkeit. Ich liebe in dieser Geschichte die Psychospiele, die Moral unseres Antihelden und die langsame, jedoch stetige Offenbarung des eigentlichen Mysteriums. Leider hat sich unser guter alter Vin für die zukünftigen Teile, für sein Ego und das Geld entschieden. Nach seiner spektakulären Flucht aus Botcher Bay, einer Perle des Videospielgenres, hat der Kopfgeldjäger Jones endlich den Schwerverbrecher Richard B. Riddick mit Handschellen beschmückt. Er entschließt sich für einen unscheinbaren Reisebus, welcher mit anderen Urlaubern abseits der Hauptrouten durch das Weltall brettert. Da im Kryoschlaf nur die niedrigen Instinkte im Gehirn aktiv sind, ist Riddick hellwach und plant seine Flucht. Unverhofft wird das Schiff und der Captain von einem Meteoritenschauer durchlöchert, was die Andockpilotin Foy unsanft aus ihrem wohlverdienten Schönheitsschlaf weckt. Der Captain ist tot! Zum Glück bummelt gleich in der Nähe ein Planet durch die Botanik, wofür die Chancen knapp unter unmöglich stehen. Foy möchte lieber ihr eigenes Leben retten und versucht deshalb, die Passagierkabine abzuwerfen, doch leider funktioniert der Mechanismus nicht. Das Schiff kommt trotzdem ganz von allein am Boden an. Sie etabliert sich vorerst also nicht als unsere Heldin. Jones Charisma ist überschaubar und Riddick ein Krimineller, weshalb uns hier ein klassischer Held verwehrt bleibt. Schön, wenn sich eine Geschichte mal ein bisschen etwas anderes traut. Der Planet hat 3 Sonnen, ist karg und die Luft ist dünn, aber sonst ist alles voll Togo. Riddick, Jones, Foy, ein nerviger muslimischer Prediger mit Gefolge, der vermeintliche junge Jack, ein Händler und eine Handvoll Statisten haben überlebt. Sie sind alle vollständig unterschiedliche Charaktere, jedoch aufeinander angewiesen. Dadurch ist das Konfliktpotenzial hoch und schon können die Psychospiele beginnen. Riddicks Hobby war augenscheinlich Turnen, denn er ist so unfassbar gelenkig, dass er sich nach Belieben Körperteile ausrenken kann, seinen Fesseln entkommt und gleich darauf wieder festgenommen wird. Er erzählt, dass er sich im Knast die Augen operieren lassen hat, nun im Dunkeln sehen kann und findet in Jack einen Fan. Ein Statist wird derweilen von etwas Unbekannten in ein Erdloch gezogen, Foy findet ihren Mut, folgt in die unterirdischen Gänge und Riddick offenbart, dass er nicht das größte Problem der Gruppe ist. Du meinst das Flüstern? Da es nun eine größere Bedrohung gibt, schenkt Jones seinem Gefangenen nach einem Schwanzvergleich vermeintlich die Freiheit, möchte ihn jedoch insgeheim nach der Flucht vom Planeten gleich wieder einkerkern. Meine Empfehlung lautet, töte mich. Die Gruppe beschließt, einen ausgedehnten Spaziergang zu machen. Nach einiger Zeit finden sie rein zufällig eine leere Forschungsstation mit Fluchtschiff und müssen nur noch mit dem Solarbuggy 5 Energiezellen von ihrem Schrotthaufen herschaffen. Sie wundern sich, warum die Forscher alle ihre Sachen zurückgelassen haben. Nach einigen weiteren Dezimierungen identifizieren sie die Einheimischen. Fiese Monster, welche nicht gefragt wurden, ob sie Gäste empfangen wollen und diese gleich auf die Speisekarte setzen. Die Biester sind jedoch überaus lichtempfindlich und vegetieren deshalb unter der Erde vor sich hin. Sie scheinen im Dunkeln zu bleiben. Wenn wir uns im Hellen aufhalten, dürfte uns nichts passieren. Auf dem Planeten mit 3 Sonnen hat sich also ausgerechnet jene Spezies evolutionär durchgesetzt, die Licht nicht so geschmeidig findet? Doch wie es der Beelzebub will, steht genau jetzt eine Sonnenfinsternis vor der Tür. An diesem Punkt geht jede Wahrscheinlichkeitsrechnung in die Knie. Riddick hält ein therapeutisches Schwätzchen mit Foy und offenbart, dass ihn Jones nicht getötet hat, weil er lebend mehr Geld wert ist. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn das Licht ausgeht, Carolyn. Aber ich weiß, wann das Sterben beginnt. Gerade als sie ihr abgestürztes Schiff wieder erreichen, wird es pitch black, also zappenduster. Eine herkömmliche Sonnenfinsternis auf der Erde, die nur eine einzige Lichtkugel besitzt, dauert ein paar Minuten. Doch dieser Planet hat sich eher an Spitzbergen orientiert und verfinstert gleich 4 Monate. Und so lange will freilich keiner warten. Die Monster kommen aus dem Boden, greifen an und töten weitere Statisten. Die Gruppe rüstet sich nun mit Licht aus, zieht die Energiezellen zwischen sich her und wird von Riddick durch die Dunkelheit geführt. Sieht okay aus. Der Händler wird auf dem Weg panisch zerstört, das Licht Viele Herzchen dafür. Und Riddick offenbart, dass Jack ein Mädchen ist und ihre Tage hat. Hin und wieder kommt einfach alles zusammen. Abgesehen von dem verbleibenden Licht werden die Biester nun auch noch vom Blut des Mädchens angezogen. Da die Gruppe die Hauptnahrungsquelle darstellt, glaube ich zwar nicht, dass das Blut den Braten noch fett macht, ein Satz, der schöner nicht sein könnte, doch wenn es für die Dramaturgie hilft, soll es mir recht sein. Jones erkennt. Alle werden es nicht schaffen. Jetzt erst gemerkt. Möchte Jack opfern und ihren Leichnam hinterher schleifen. Riddick schlägt einen größeren Köder vor, haut Jones gepflegt aufs Fressbrett und wirft ihn den Biestern zum Fraß vor. Wo ist Jones? Welche Hälfte? Es folgt eine Diskussion über Gott, wobei Riddick meint, natürlich glaube ich an Gott und hasse diesen Mistkerl inbrünstig. Und schon geht der Spießrutenlauf ohne Licht weiter. Jack wird angegriffen und Riddick hätte nun mit den Energiezellen die Möglichkeit zu fliehen, doch entscheidet sich, dem Mädchen zu helfen. Und so erhebt sich langsam unser moralischer Held. Dann beginnt es noch zu regnen, woraufhin die Fackeln mit eher minderer Begeisterung reagieren und Riddick fragt. Na, wo zum Teufel ist dein Gott jetzt? Damit ist jetzt die letzte Hoffnung verschwunden. Die wenigen Überlebenden verstecken sich in einer Höhle, während sich Riddick mit den Energiezellen alleine zum Schiff aufmacht und den Start vorbereitet. Fry findet derweil Glühwürmchen, was auf diesem Planet richtig Sinn macht. Mit dem neuen Licht bricht sie wieder auf, da es doch etwas unwahrscheinlich erscheint, dass sie Riddick retten wird. Sie stellt ihn im Schiff und fordert ihn auf, ihr zu helfen, doch er bietet ihr an. Ich hätte da eine bessere Idee. Du kommst mit mir mit. Ein Schwanzvergleich zwischen unseren beiden neugeborenen Helden folgt. Du würdest für sie sterben? Ja, ich würde für sie sterben. Als Fry erklärt, dass sie für die letzten Überlebenden sterben würde, ist Riddick überzeugt. Und sie holen diese mit mehr Licht. Da ist mein Gott, Mr. Riddick. Die Gruppe tritt ihren letzten Marsch an, doch Riddick bleibt zurück und gerät in die Falle der Monster. Plötzlich taucht Fry auf und opfert sich für ihn. Er hätte die Gruppe ohne moralische Probleme zurückgelassen oder getötet, doch er erträgt es einfach nicht, dass sich jemand für ihn opfert. Mit zittrigen Lippen brüllt er: Nicht für mich! Nicht für mich! Er erreicht das Schiff und rächt vorher mit dem Feuerstrahl aus den Schubdüsen. Wir können nicht losfliegen. Ohne gute Nacht zu sagen. Nur Riddick, der Prediger und Jack überleben und entkommen, werden jedoch sogleich darauf von einem kleinen Söldnerraumschiff abgefangen. Doch dies ist die Geschichte von Riddick, Krieger der Finsternis. Hier noch einmal die Zufallsstatistik. Ein Raumschiff wird irgendwo in den Weiten des Weltalls von einem Meteoritenschauer getroffen. Rein zufällig befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Planet, auf dem alle Grundbedürfnisse der Menschen, Temperatur, Luft, Wasser, befriedigt werden können. Die Gruppe spaziert in eine x-beliebige Richtung und findet rein zufällig in unmittelbarer Nähe das einzige Forschungslager des gesamten Planeten. Glück muss man eben haben. Die Gestrandeten werden von lichtempfindlichen Wesen angegriffen, welche sich auf einer Welt mit 3 Sonnen evolutionär wohl eher semi-optimal entwickelt haben. Und anstatt andere Wesen auf der Oberfläche im Licht zu erschaffen, dachte sich die Evolution, dass Glühwürmchen die perfekte Gegenspezies wäre. Obwohl bei der Konstellation der Gestirne eine Sonnenfinsternis quasi unmöglich ist und dies im Fall auch nur ein paar Minuten dauern könnte, wird's ausgerechnet jetzt zappenduster, doch zum Glück haben wir Riddick, dessen herausragende Sonderfähigkeit zufällig darin besteht, im Dunkeln sehen zu können. Und dann hat Jack ausgerechnet noch jetzt ihre Tage. Nee, ist klar. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.